Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Sonnabend, 10. September 1785. Diesen Abend, Punkt 6 Uhr, erhalte ich deinen Brief, und in eben dem Augenblicke kommt Dr. Albrecht und macht mir Hoffnung, dass ich morgen früh 4 Uhr mit ihm nach Dresden reisen könnte, wenn wir zusammen Extrapost nehmen. Weil mir dieser Vorschlag sehr willkommen ist, da ich auf diese Weise sehr bald nach Dresden käme und noch überdies durch die Geschwindigkeit meiner Abreise, der gepressten Situation des Abschiednehmens von einigen guten Menschen entgehe, so werde ich ihn vermutlich annehmen. Ganz zuverlässig weiß ich es zwar noch nicht, denn ich habe unmöglich Zeit gehabt, zu überdenken, ob die kurze Frist von 9 Stunden zu meiner völligen Bestellung hinreichen wird, auf allen Fall, aber wirst du, Liebster, jemand morgen Abend als den 11. September in deinem Quartier zurücklassen, der mich zurechtweisen kann. Vielleicht also sind nur noch 30 Stunden zwischen uns. 1000 Grüße unseren Lieben. Dein S.